Ohren, doch ist leider gar nichts drin. Ich male wie ein Wilder, ab heute nur noch Bilder. Ich male grün, ich male blau. Ich male mal Eder, mal ne Frau. Ich male mal nur Malerkunst, ich male alles kunterbunst. Ich mal dir grüne Haare, lila Zähne ohne Mund, rote Augen, gleich zwei Paare, vorne eckig, hinten rund. Ich mal wie ein Wilder, ab heute nur noch Bilder. Ich mal grün, ich mal blau. Ich mal mal jeder meine Frau. Ich mal dir 12 zwei Zehen, 11 drei Hände, 4 eins Bauch, einen Hals mit Kopf zum Drehen, hinten Haare, vorne Augen. Einen Erdbeerbaum.